Der Besucher aus dem All. Es war dunkel geworden in der Abenteuerbucht. Alles schlief, nur Rocky, Sky und Ryder waren noch wach und betrachteten den Himmel, an dem unzählige Sterne blinkten. Und diese 7 Sterne da werden Großer Wagen genannt. Sieht aus wie die Schaufel, mit der man Hundefutter aus der Tüte holt. Ein Licht sauste über den Himmel, aber das war keine Sternschnuppe. Oh oh, jetzt ist der Griff von der Schaufel abgebrochen. Aufmerksam schaute Ryder durch sein Fernglas. Nein, das sieht nicht aus wie ein Stern. Das sieht eher aus wie ein Raumschiff. Wie bitte? Was? Cool. Es fliegt genau in die Abenteuerbucht. Das ist ja toll. Bucht. Aber plötzlich verschwand das Raumschiff vom Himmel. Ryder, Sky und Rocky konnten nicht mehr sehen, wie es dem Boden entgegenraste, hart auf der Erde aufkam und auf Yumis Bauernhof direkt im Stall von Kulinda zum Stehen kam. Die riss verwundert die Augen auf, als ein kleines Männchen aus dem Raumschiff kletterte. Es hatte einen großen Kopf, der aussah wie eine Melone, riesige, runde Augen, und als es Kulinda entdeckte, richtete es einen Lichtstrahl auf die Kuh. Die fand sich plötzlich in einer grün schimmernden, schwebenden Lichtblase wieder, einige Meter über der Erde. Dann lief das Männchen los. Bürgermeisterin Gutherz war an diesem Abend bei Bäuerin Yumi zu Besuch und machte sich nun auf den Heimweg. Stampf mit dem Fuß und tipp auf die Zehen. Der Tanz ist aus, es ist Zeit zu gehen. Oh. Danke, dass Sie heute da waren, Frau Bürgermeisterin. Gute Nacht. Wir gehen nach Haus, wir haben es ja nicht weit. Wir finden den Weg beim hellen Licht der Kuh. Ah! Die Bürgermeisterin hatte die schwebende Kuh entdeckt und ließ vor Schreck ihre Handtasche fallen, in der, wie immer, ihr Huhn Henrietta saß. Kulinda, wie kommst du denn da oben hin in diesem, was auch immer dieses Ding ist? Ich würde dir gern runterhelfen, aber ich weiß nicht wie, Herr Jemini. Aber ich weiß, wen ich anrufen kann. Rocky, Sky und Ryder konnten immer noch nicht glauben, was sie da eben gesehen hatten. Wo ist das Raumschiff geblieben? Es ist ganz in der Nähe von Yumis Bauernhof gelandet. Hier ist Ryder, hallo? Oh gut, dass ich dich erwische, Ryder. Hier ist was Merkwürdiges passiert, du wirst es nicht glauben. Auf Ryders Pawpad erschien das Bild der schwebenden Kulinda. Können deine Fellfreunde und du, Kulinda, helfen und rausfinden, was hier los ist? Aber natürlich, Frau Bürgermeisterin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde schreckten aus dem Schlaf und waren sofort hellwach. Alle, bis auf Rubble. Mit einer Schlafmaske über den Augen tapste er aus seiner Hundehütte und prallte so ungeschickt gegen Marshall, dass nun der die Maske im Gesicht hatte. Wer hat das Licht ausgemacht? Und die Sterne? Und den Mond? Na los, komm, Marshall! Ich komme! Aber vielleicht hätte Marshall die Schlafmaske lieber vorher abnehmen sollen. Hey, wo ist denn auf einmal der Eingang hin? Das holte er nun schnell nach und tapste hinter seinen Freunden her, die bereits im Fahrstuhl der Einsatzzentrale auf ihn warteten. Geschafft! Der Fahrstuhl fuhr los und während die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge schlüpften, wurden sie immer neugieriger. Was Ryder wohl mitten in der Nacht von ihnen wollte? Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Tut mir leid, dass ich euch wecken musste. Als wir uns die Sterne angeguckt haben, ist etwas vom Himmel gefallen. Es ist in der Nähe von Yumis Bauernhof runtergekommen. Und was war das? Keine Ahnung, aber es sah aus wie ein Raumschiff. Oh! Die Bürgermeisterin hat angerufen und wollte uns unbedingt was zeigen. Kulinda schwebt in der Luft. Eine fliegende Kuh? Sowas gibt es doch gar nicht. Okay. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Wir brauchen deine Schnüffelnase und deine Geheimspion-Ausrüstung, um den Piloten vom Raumschiff zu finden. Ja, das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Danke, Chase. Und dann brauche ich Rocky, falls wir was reparieren müssen. Was immer vom Himmel gefallen ist, könnte kaputt sein. Rocky rockt. Ich will auch fliegen. Alles klar. Die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Rocky, Chase und Ryder machten sich sofort auf den Weg ins Erdgeschoss, wo ihre Fahrzeuge standen. Riff, riff, riff. Die beiden Fellfreunde nahmen die große Rutsche. Und Ryder sauste die Stange hinunter. Alle waren aufgeregt. So einen Einsatz hatten sie schließlich noch nie gehabt. Im Nu waren sie unterwegs, rasten über die Brücke und dann quer durch die kleine Stadt bis zum Hof von Bäuerin Yumi. Frau Bürgermeisterin? Wir sind da! Frau Bürgermeisterin? Aber die war nirgends zu sehen. Dafür aber Kulinda, die immer noch in der Luft schwebte. Wie macht sie das? Wie bleibt sie da oben? Weiß ich auch nicht, aber das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Ryder zeigte zum Kuhstall hinüber, in dem das Raumschiff lag, das aussah wie eine fliegende Untertasse. Und es war ziemlich kaputt. Aber das musste erst einmal warten. Chase, ich glaube, mit deinem Netz kriegen wir Kulinda wieder runter. Ja, das Netz hat uns schon oft geholfen. Ruff, ruff, Netz! Das Netz sauste durch die Luft bis zu der Lichtblase, in der die Kuh feststeckte. Gut gemacht. Na dann los, holen wir sie aus der Blase raus. Und 3, 2 und... Und tatsächlich, die Blase platzte. Schnell weg! Und Kulinda fiel zu Boden. Leider direkt auf den kleinen Polizeihund. Hast du dir wehgetan? Jetzt weiß ich, wie sich eine Pizza fühlen muss. Es geht ihm gut. Aber schon stand er wieder auf seinen Pfoten und Kulinda ebenfalls. Chase, du musst mit deiner Ausrüstung versuchen, den Piloten des Raumschiffs zu finden. Oh ja, super Idee. Ruff, ruff, Nachtsichtbrille aufsetzen. Wir sind gespannt, was du siehst. Sofort nahm Geheimspion Chase die Spur auf, die immer weiter auf die Felder führte. Was sind das für Fußspuren? Wie dieses fremde Wesen wohl aussieht, das solche Fußspuren macht? Chase ahnte nicht, dass diese Fußspuren von den Schuhen der Bürgermeisterin stammten, die immer noch ihr Huhn suchte. Henrietta! Henrietta! Du sollst doch nicht so weit von Mami weglaufen! Aber was war das für ein Geräusch? Das ist nicht mein Huhn. Mein Huhn macht und nicht piep, piep, piep, piep. Etwas Weißes erschien zwischen den Ähren auf dem Feld. Oh, Henrietta, da bist du ja. Erleichtert drückte die Bürgermeisterin Henrietta an sich. Das grüne kleine Wesen bemerkte sie erst, als es sie in einer Lichtblase einschloss, die sofort in die Luft aufstieg. Emily! Oh, wie schön, ich sehe mein Haus von hier oben. Auch Chase erreichte jetzt das Feld. Die Spuren gehen bis hierher und dann hören sie auf. Wo ist das Wesen? Chase? Oh, Chase, ich bin hier oben. Frau Bürgermeisterin, wo sind Sie denn? Direkt über dir. Wie sind Sie da raufgekommen? Das verdanke ich einem kleinen grünen Alien. Was, ein richtiges Alien? Das muss ich sehen. Willst du mich nicht erstmal aus der Alien-Lichtblase rausholen? Oh, fast vergessen, tut mir leid. Ruff, Netz. Das Netz sauste durch die Luft, heftete sich an die Blase. Sind Sie bereit? 1, 2, 3. Chase zog und die Blase zerplatzte. Gut gemacht, Chase. Danke. Rocky und Ryder untersuchten in der Zwischenzeit das Raumschiff, das bei der harten Landung einige Teile verloren hatte. Ryder, da ist was abgebrochen, das aussieht wie eine Antenne. Und ein Reifen ist platt. Und ein winzig kleiner Flügel ist kaputt. Hast du genügend Teile, um alles zu reparieren? Ja, ich habe einen ganzen Wagen voll mit Zeug. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Sofort begann der kleine Mischling in seinem Recycling-LKW zu wühlen. Chase dagegen hatte nur noch das Alien im Kopf. Und in welche Richtung ist das Alien gelaufen? Da entlang! Riff! Nachtsichtbrille aufsetzen! Der Polizeihund lief zu einem Acker, auf dem Bäuerin Yumi Melonen angepflanzt hatte. Ein runder grüner Kopf? Ach so, das ist eine Melone. Melone, Melone, Melone, Alienkopf, Melone. Grünes Alien! Tut mir sehr leid, ich verstehe dich nicht, ich spreche nicht deine Sprache. Aber das Alien wollte gar nicht sprechen. Es richtete einen Lichtstrahl auf Chase und nun fand der sich in einer grünen, schwebenden Blase wieder. Rocky und Ryder kümmerten sich unterdessen um das Raumschiff. Gute Idee, die Rollen mit einem Reifen vom Fahrrad zu reparieren, Rocky. Danke, Ryder. Und den Kleiderbügel nehmen wir als Antenne. Damit ist das Raumschiff fertig. Ich sehe mal nach, wo Chase ist. Der steckte immer noch in der Lichtblase. Hilfe, Hilfe! Hört mich jemand? Oh. Wenn ich es geschafft habe, Colinda und die Bürgermeisterin zu befreien, dann schaffe ich das auch bei mir selbst. Ruff, ruff, Seilrutsche! Ein dünnes Drahtseil sauste durch die Luft und hakte sich mit einer Seite in dem Ast eines dicken Baumes fest. Volltreffer! Und mit der anderen an einem Baumstamm hinter Chase. Ja! Mit einem Schwung sauste er an dem Seil zum Boden. Ich hab's geschafft! Und wohin ist das Alien inzwischen verschwunden? Das Alien stand mittlerweile genau vor der Einsatzzentrale und die blinkenden Lichter im obersten Stockwerk schienen ihm sehr zu gefallen. Aber Chase hatte bereits die Spur aufgenommen. Hallo Chase, wie weit bist du mit der Suche? Ich habe eine Melone gefunden, die in Wahrheit das Alien war. Es hat mich in eine Blase gesperrt und ich habe in der Luft geschwebt. Oh. Halt, warte. Und wo ist das Alien jetzt? Ryder schaltete sein Pawpad ein. Hallo Sky, was gibt's? Wir haben in der Zentrale Besuch bekommen. Da war ja das Alien. Und es stand vor dem großen Bildschirm. Aha, und ich weiß auch, wer das ist. Sind schon unterwegs. Die Fellfreunde warteten bereits ungeduldig vor dem Eingang der Einsatzzentrale, als Ryder und Chase dort ankamen. Gemeinsam fuhren sie hinauf ins oberste Stockwerk. Alle bis auf Rocky, der bei dem Raumschiff geblieben war. Das Alien lief aufgeregt vor dem Bildschirm auf und ab. Ich verstehe, die Zentrale sieht aus wie sein Raumschiff. Es denkt bestimmt, dass es damit nach Hause kommt. Piep, piep, oh, piep. Es tut mir sehr leid, aber die Zentrale kann nicht fliegen. Der Bildschirm flackerte und plötzlich erschien dort ein weiteres Alien. Ein viel größeres. Das kleine Alien streckte seine dünnen Arme aus. Ich glaube, das Alien ist wegen etwas ganz anderem traurig. Oh, das ist bestimmt seine Mama. Ja, und ich glaube, dass sie ihm schrecklich fehlt. Wir werden ihm helfen. Hallo Rocky, fliegt das Raumschiff? Wann kommst du? Ich bin gleich da, sieht mal raus. Alle liefen zum Fenster. Und plötzlich erschien am Himmel ein helles Licht. Oh. Er hat es repariert. Das Alien war überglücklich. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf oder piep, piep, piep reicht. Kommt mit. Gemeinsam liefen sie zur Rutsche hinüber und rutschten sie hintereinander hinunter. Als sie im Erdgeschoss ankamen, war Rocky mit dem Raumschiff gerade gelandet. Sofort sprangen Ryder und das kleine Alien hinein, hoben ab und sausten um die Zentrale herum. Oh, das ist echt cool. Die dürfen mit dem Raumschiff fliegen. Das würde ich auch gern machen. Ich auch. Wenn es weiter nichts war, ein Lichtstrahl umhüllte die Fellfreunde. Oh! Und gleich darauf fanden auch sie sich an Bord des Raumschiffes wieder. Ja, jetzt können wir alle mit dem Raumschiff fliegen. Ja! Schon ging es los. Quer über die Abenteuerbucht. Vorbei an Yumis Bauernhof und Bürgermeisterin Gutherz, die ihnen zuwinkte. Und wieder zurück, wo das Alien die Fellfreunde sicher wieder absetzte. Ich fand's toll, weil ihr alle dabei wart. Das fanden die anderen auch. Sie winkten dem Alien nach, bis das Raumschiff in den Weiten des Himmels verschwunden war.